Ein ähnliches Muster erkennt man auch in der Frühzeit der Beziehungen Portugals zu West- und Zentralafrika. Die dortigen Königreiche, beispielsweise in Benin und im Kongo, wuchsen im 15. Jahrhundert offenbar sogar aufgrund der neuen Handelsmöglichkeiten. Dies zeigte sich in greifbarer Form an bemerkenswerten Elfenbeinobjekten, die gezielt für den Export nach Europa hergestellt wurden. Außerdem fand man an der Ausgrabungsstätte Savi in Benin europäische Pfeifen. Die Portugiesen gingen Mischehen ein, beteiligten sich an der lokalen Politik und errichteten ihre Bauwerke in traditioneller Architektur neben den vorhandenen königlichen Anwesen. Damit verschafften sie sich an der Küste einen robusten, friedlichen Brückenkopf. Und wenn es darum ging, Ressourcen und versklavte Arbeitskräfte aus dem Landesinneren zu beschaffen, verließen sie sich auf ihre afrikanischen Verbündeten. Wie wir in Kapitel 11 noch genauer erfahren werden, forderte in diesem Fall der koordiniert expandierende transatlantische Sklavenhandel, insbesondere zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert, überall in den afrikanischen Tropen den größten Tribut von der einheimischen Bevölkerung. Zusammen mit der Entdeckung des Chinins als wirksames Malaria-Medikament begünstigte er die späteren europäischen Eroberungen im Inneren des Kontinents. Das große Sterben in Amerika, wie es später genannt wurde, stellte den globalen demografischen und politischen Status quo auf den Kopf. Einstmals blühende Bevölkerungsgruppen brachen zusammen. Nach unterschiedlichen Schätzungen verschwanden in den einzelnen Teilen der Neotropis zwischen 80% und 95% der indigenen Bevölkerung. Heute können wir das schiere Ausmaß dieser Vernichtung kaum begreifen. Der Niedergang der indigenen Gruppen von der Karibik bis nach Mittelamerika und von den Anden bis zum Amazonas führte dazu, dass europäische Autoren später schwindende oder kleine Populationen in tropischen Wäldern dokumentierten, und diese Beschreibungen bestimmen noch heute unsere Klischees über solche Lebensräume. Die Krankheiten wurden anfangs vermutlich unabsichtlich eingeschleppt. Dagegen waren die historisch belegten Misshandlungen durch die europäischen Invasoren, die die Katastrophe verstärkten oder ihr nachfolgten, volle Absicht. So schrieb beispielsweise Felipe Guaman Poma de Alla oder Guaman Poma, ein Adliger vom Volk der Quechua, auf Spanisch eine berühmte Abhandlung mit dem Titel »Die erste neue Chronik und gute Regierung«. Darin verzeichnete und brandmarkte er die Misshandlung der indigenen Bevölkerungsgruppen im früheren Herrschaftsbereich der Inka im heutigen Peru. Die heutige fortgesetzte Ausgrenzung indigener Gruppen in den gesamten amerikanischen Tropen hat ihre Ursache in diesen anfänglichen, katastrophalen, völkermörderischen Begegnungen. Die archäologisch oder paläoökologisch belegte aktive Einführung neuer Pflanzen, Tiere und Landbesitzverhältnisse hatte ähnliche Auswirkungen auf die traditionelle Nutzung der tropischen Umwelt. In großen Teilen Amerikas, aber auch auf den Kanarischen Inseln, gab man gut abgestimmte Strategien der Lebensmittelproduktion in subtropischen und tropischen Wäldern auf. Europäische landwirtschaftliche Produkte und Ideen wurden den Landschaften übergestülpt und die indigene Bevölkerung schwand dahin. Gruppen, die in den amerikanischen Tropen überlebten, aber auch Bevölkerungsteile in Asien und Afrika, widersetzten sich oftmals aktiv einer Umsiedlung und dem Handelsdiktat. Manchmal gaben sie die ökologischen Kenntnisse der Einheimischen weiter, mit deren Hilfe europäische Kolonialherren andere Regionen besiedeln konnten. Manchmal taten sie es nicht. Die Ankunft der Europäer mit ihren Krankheiten, Pflanzen, Tieren und Weltanschauungen richtete in den Gesellschaften und Landschaften der Tropen große und manchmal irreparable Schäden an. Aber da die spanischen und portugiesischen Siedler oftmals nur langsam und in begrenztem Umfang einwanderten, spielten die indigenen Völker, wie auch neue Kulturen und Gruppen, die sich im Schmelztiegel einer interagierenden Welt herausbildeten, eine wichtige Rolle für die Umsetzung dieser Dinge in ganz unterschiedlichen tropischen Umfeldern.